Rosettchen, der hier vor dir steht, um deiner Liebe Balsam fleht, das ist ein Apotheker, das ist ein Apotheker. Nichts fehlt in meiner Offizin, als du doch ohne dich, ach, bin ich ein gemeiner Höcker, ich ein gemeiner Höcker. Lange, bange, schwere Stunden sind verschwunden, bis ich's wagte, dir mein bitteres Leiden klagte. Gleich schweren Mörserkeulen stampft die Liebe mir das Herz, es dampft und glüht im Liebestiegel, und glüht im Liebestiegel. Doch Furcht als Liniment blutiert die Lippen mir und obduriert sie mit Hermetchen-Siegel, sie mit Hermetchen-Siegel. Meine reine Liebesflamme gleicht dem Schwamme, dir du's pressen. Von sich gib, was er gefressen. Dein koboldblaues Augenpaar, dein schwefelgelb gefärbtes Haar und dir Karmin der Wangen, und dir Karmin der Wangen. Der Hals wie Album Graecum weiß, dies alles infundiert mich heiß mit kochendem Verlangen, mit kochendem Verlangen. Siedend, wütend lauf ich über und dies Fieber heilt dich China. Keine Potiofibrina. Seh ich dich nicht, wirkt mein Verdruss wie Tartarus emeticus und Ipecacuana und Ipecacuana. Zerbrochnen Vasis gleiche ich und Angst und Unruh quälen mich wie Glauber Salz und Manna, wie Glauber Salz und Manna. Immer schlimmer wird mir täglich, dass ich kläglich ganz vergehe. Lieder Zucker ähnlich siehe. Bei Nacht und Tage agitiert die Liebe mich und infundiert mich mit Acetovini, mich mit Acetovini. Ja, Liebe ist ein Oxymel, oft bitterer noch als Taurifel, bald mild wie Oriumlini, bald mild wie Oriumlini. Häufet, träufet alle Stunden auf die Wunden meiner Seele. Kausche Lauge, sanfte Öle. Du Herba Vulneraria, Aqua Scropitaria, o heile meine Wunden, o heile meine Wunden. Mein Linctus pectoralis du, sei Opium, gib mir die Ruh, die ich noch nie gefunden, die ich noch nie gefunden. Räume, schäume diese Schmerzen von den Herzen, saturiere mich. Rosettchen, dann effervesziert mein Herz und Freude destilliert mir Tränen aus den Augen, mir Tränen aus den Augen. In Wonne ganz solvier ich mich und Rosenhonig werde ich von deinen Lippen saugen, von deinen Lippen saugen. Ewig beb ich dann vor Freuden und uns beiden wird dies Leben süße Herzmorsellen geben.